feste Neuser wenden für einen klugen Satz. Unsere Städte brauchen mehr Farben am Bau. Wir sprühen umsonst, buntes Leben ist grau. Eure grauen Zellen sollen Farben erhellen. Sprühende Ideen können überall stehen. Uns wird's nie zu bunt, wir haben's in der Hand. Du kannst sowas ändern, hast du Farbe bekannt. Bunte Graffitis, kreuz und quer durch die Cities. Viele bunte Graffitis. Bunte Graffitis, kreuz und quer durch die Cities. Viele bunte Graffitis. Die Bäume sind grün, das ist Grund genug, grauen Beton zu sprühen. Mal gold, mal gelb, mal grün, mal blau. Wir sprühen umsonst buntes Leben ins Grau. Bunte Graffitis, kreuz und quer durch die Cities. Viele bunte Graffitis. Bunte Graffitis, kreuz und quer durch die Cities, viele bunte Graffitis. Bunte Graffitis, kreuz und quer durch die Cities, viele bunte Graffitis. Überall ist Platz an tristen Häuserwänden für einen klugen Satz. Unsere Städte brauchen mehr Farben am Bau. Wir sprühen umsonst, buntes Leben ist grau. Bunte Graffitis, kreuz und quer durch die Cities. Viele bunte Graffitis. Kreuz und quer durch die Cities, viele bunte Graffitis. Bunte Graffitis, kreuz und quer durch die Cities, viele bunte Graffitis.